Es ist 16 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Klaas Büker, guten Tag. Unterrichtsausfall wird bald gemessen. Neue Details im Fußball-WM-Skandal 2006. Und das Wetter, viel Sonne bis 20 Grad. Die NRW-Landesregierung will ab dem neuen Schuljahr den Unterrichtsausfall an jeder Schule digital erfassen. Das hat Ministerpräsident Laschet angekündigt. Damit soll die Frage geklärt werden, wie viel Unterricht tatsächlich ausfällt. Aus Düsseldorf berichtet José Nasjandi. Das Thema Unterrichtsausfall sorgt schon lange für Streit zwischen Politik, Eltern und Lehrern. Bisher wird der Ausfall nur stichprobenartig an wenigen Tagen im Jahr erfasst und dann einfach hochgerechnet. Offiziell fallen in NRW nur 1,7% der Stunden aus. Vor allem die Elternverbände haben bisher laut aufgeschrien, das könne nicht sein. Mit der sogenannten schulscharfen Erfassung löst die schwarz-gelbe Landesregierung ein Wahlkampfversprechen ein. Gegen eine genaue Erfassung gab es auch viele Bedenken. Es gibt die Befürchtung, dass dadurch einzelne Schulen an den Pranger gestellt werden. Der Bundestag muss bei einer Neuausrichtung der Bundeswehr mit einbezogen werden. Das fordert Grünen-Fraktionschef Hofreiter. Die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee, sagte er. Ein Strategiewechsel müsse dort diskutiert werden. Das Verteidigungsministerium hatte die Umbaupläne heute bestätigt. Demnach soll sich die Bundeswehr wieder mehr auf die Verteidigung des Landes konzentrieren als auf Auslandseinsätze. Im Umfeld des Sommermärchenskandals der WM 2006 gibt es weitere Einzelheiten. Der frühere DFB-Präsident Niersbach und sein näheres Arbeitsumfeld sollen mehr Dateien gelöscht oder zurückgehalten und Akten vernichtet haben, als man bisher vermutet hatte. Das schreibt die Bild und beruft sich auf die Frankfurter Steuerfahndung. Weitere Infos hat Clemens Kurt. Im Grunde geht es um die Frage, wurden Stimmen gekauft, damit das Sommermärchen 2006 in Deutschland stattfinden konnte? Der Sachverhalt ist kompliziert. Im Fokus steht eine ominöse Zahlung des DFB von 6,7 Millionen Euro. Die Steuerfahndung wittert Steuerhinterziehung, wirft Mitgliedern der alten DFB-Führung um Niersbach Vertuschung vor. Der damalige Schatzmeister und heutige DFB-Chef Grindel habe zudem eine frühzeitige Selbstanzeige des DFB versäumt. Der DFB weist die Vorwürfe zurück. Laut Bild-Zeitung sei allerdings bei einer Razzia im DFB eine vorgefertigte Selbstanzeige gefunden worden. Der angeschlagene Kaufhof-Konzern schließt zwei weitere Filialen. Das hat der Aufsichtsrat der Kaufhauskette beschlossen. Betroffen sind die Häuser in Solingen und Hof in Bayern. Die Anfang 2019 auslaufenden Mietverträge werden demnach nicht verlängert. Bei Kaufhof gehen die Umsätze zurück und der Konzern schreibt rote Zahlen. Mit der Gewerkschaft Verdi soll über eine Sanierung gesprochen werden. Auf Hawaii ist ein Vulkan ausgebrochen. Aschewolken steigen auf und Lava strömt aus Rissen im Boden. Die Behörden warnen außerdem vor giftigen Gasen. 1700 Menschen in der direkten Umgebung des Vulkans wurden aufgefordert, sofort ihre Häuser zu verlassen. Das Auswärtige Amt rät Hawaii-Urlaubern, auf dem Laufenden zu bleiben und Kontakt mit den Reiseveranstaltern zu suchen. Radio Neandertal kompakt. Mit Sascha Fassbender, guten Tag. Jetzt am Sonntag gibt es in Essen-Steele mehrere Demos. Die Gruppe Eltern gegen Gewalt, die als rechtsgerichtet gilt, hat für 14 Uhr eine Demo auf dem Dreiringplatz angemeldet. Das Bündnis Essen stellt sich quer, hat eine Gegendemonstration angekündigt. Auch diese Demo soll um 14 Uhr auf dem Essener Dreiringplatz starten. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot vor Ort sein und kündigt an, konsequent gegen Störer vorzugehen. Gefängniskantine statt Hähnchen süß-sauer. Ein 50-Jähriger hat gestern aus einem Geschäft am Düsseldorfer Hauptbahnhof eine Wokpfanne gestohlen. Ein Zivilpolizist hat den Mann dabei erwischt und Verstärkung gerufen. Auf der Wache hat sich dann herausgestellt, der 50-jährige Pole hat weder in Deutschland noch in Polen einen festen Wohnsitz. Deswegen sitzt er jetzt bis zur Gerichtsverhandlung im Gefängnis. Hähnchen süß-sauer, da kennst du dich ja aus, ne? Also Sie müssen wissen, Sascha isst irgendwie gefühlt jeden Tag entweder Eier oder Huhn. Ist gesund. Ja, irgendwann wachsen hier noch Federn und Flügel. Dann flieg ich weg. Ja, hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Heute bleibt es trocken, morgen dann viel Sonne und maximal 23 Grad und am Sonntag sogar bis 27 Grad, auch wenn mir der Klaus aus Ratingen gerade geschrieben hat, dass er das nicht glaubt. Oh ja, Klaus, so sieht's aus. Im Moment aber 19 Grad in Mettmann am Neandertal Museum und 20 Grad in Köln. Radio Neandertal, Stau-Update. Mit dem schnellsten Verkehrsservice, TA3 Köln-Oberhausen, zwischen Delbrück

Hey, wir haben Urlaub für Sie. Genauer gesagt Urlaub für 6 Personen in einem Landal Green Parks Ferienpark. Das heißt, Sie bekommen natürlich das Ferienhaus mit Bettwäsche, Handtüchern, Hallenbad. Die Endreinigung ist dabei und so weiter und so fort. Und Sie können sich sogar aussuchen, ob Sie in Deutschland oder vielleicht in den Niederlanden Urlaub machen wollen. Also ich an Ihrer Stelle würde mich bewerben und das geht wirklich ganz einfach im Netz auf radioneandertal.de. Viel Glück! Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take. Die Comedy. Ich finde, es hilft total. Radio macht einfach Spaß, bringt Laune und informiert. Für mehr Spaß bei der Arbeit. Radio Neandertal. Der beste Mix. Einfach mein Lieblingsradio. I've been waiting such a long, long, long time to feel it. Swallowed by the waters around me. No, I took so many wrong turns to see it. Whoa. But I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up, and I feel my love flooding back again, yeah. Until the sun goes up, I can feel my love coming back again. It wasn't easy trying to run with these handcuffs. I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it. A green fly just zipping right where I'm standing. The sunlight cut into the bone, bone, bone. Start the healing. Oh, but I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. And I sat till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun. Wahnsinn, wie viele von Ihnen auf Dinge in Ihrem Leben verzichten. Wir hatten Radio Neandertal-Hörer, die nur Lebensmittel ohne Verpackung kaufen. Einen, der auf Klamotten verzichtet und die ganze Zeit nur nackig rumrennt. Dann natürlich Veganer, die nichts Tierisches essen oder auch anziehen. Einen trockenen Alkoholiker, der auf Alkohol verzichten muss. Und heute ist Sebastian dran. Der hat sich bei Facebook abgemeldet und das war gar nicht so einfach. Man hat dann schöne Erinnerungen hochgeladen, als man mit Freunden irgendwie mal ein Bierchen getrunken hat oder auch mal weg war, Urlaubserinnerungen. Am Ende hatte ich dann auch ein paar Bilder über meine Hochzeit gepostet. Ja, und wenn das Facebook-Profil weg ist, sind natürlich auch alle Erinnerungen weg, zumindest online, ne? Aber damit hat Sebastian kein Problem und wenn doch, hat er ja noch seine bessere Hälfte. Der Informationsfluss, der ist auf jeden Fall gegeben. Ne? Also wenn ich die Infos nicht kriege, dann kann meine liebe Frau mir das auf jeden Fall alles brühwarm erzählen. Das ist schon in Ordnung. Ja, die ist nämlich noch bei Facebook, die Frau. Leben ohne. Hier bei Radio Neandertal. Danke nochmal an alle, die mitgemacht haben. Hat Spaß gemacht. Give me a lifetime of promises. wer auf der Radio Neandertal Verkehrshotline? Heidi Michi hier. Ja, hier ist der Volker mit einer Meldung von der A44 Mönchengladbach-Bad Richtung Düsseldorf. Im Kreuz Meerbusch steht wieder die Blitzerkiste. Also aufpassen, da sind 100. Danke, Volker. Timo, letzte Frage. Was ist das Wichtigste am Mobilfunk? Genug Datenvolumen, Freiminuten und volle Kostenkontrolle? Richtig! Auch Kongstar hat die richtige Antwort. Das Prepaid-Surf-Paket. Jetzt neu mit 1,5 GB und 250 Freiminuten für nur 10 Euro für 30 Tage. Sichere dir außerdem bis zum 20. Mai 10 GB extra. Im Handel und auf kongstar.de. Nur für kurze Zeit und ohne Wenn und Aber. Der Höffner-Deal des Jahres. Sichern Sie sich jetzt bis zu 30% Preisvorteil plus 10% Hersteller-Sonderrabatt auf Möbel, Küchen und Matratzen. Und ohne Wenn und Aber. Mehr unter höffner.de. Tschüss Klimadebatten, hallo Hybrid. Sichern Sie sich jetzt den Hybrid-Deal und profitieren Sie beim Kauf eines Hyundai Ioniq Hybrid von bis zu 4.000 Euro Prämie. Bei Auto, Kroll und Sondermann in Heiligenhaus. Und bei Höffner in Neuss, Sonntagsöffnung von 12 bis 18, Beratung und Verkauf ab 13 Uhr. Zusätzlich am Sonntag 25% im Fachmarkt, ausgenommen Elektro. Außerdem viele Überraschungen für die ganze Familie. Wir singen schön, hey! Ade! Adios Düsseldorfers und ja, Mallorca, singen schön. Mit dem Flieger de Mallorca jetzt fünfmal täglich von Düsseldorf nach Palma. Buchen Sie schon ab 49,99 Euro in Ihrem Reisebüro und auf condor.com. Danke, Mama. Danke, lieber Papi. Danke für alles, Mama. Der besten Mama und dem besten Papa Danke sagen. Mit Geschenken von Galeria Kaufhof. Tolle Angebote in vielen Abteilungen und neue Dufttrends bei unseren Beauty Weeks. Geschenke für Mama und Papa. Jetzt bei Galeria Kaufhof. Weißblauer Himmel, ein Riesengaudi auf der Isar und dazu ein herrlich frisches Erdinger Weißbier. Gewinnen Sie jetzt Ihren Platz bei der großen Erdinger Flussfahrt-Gaudi. Teilnahmekarten im Handel und unter erdinger.de. Auf geht's zur Erdinger Flussfahrt-Gaudi. Erdinger Weißbier, Privatbrauerei seit 1886. Hallo, ich bin die neue A-Klasse. Ich kann mit dir sprechen und du mit mir. Das geht über eine Sprachsteuerung, die so ähnlich funktioniert wie dein Smartphone. Eine ganze Menge kannst du so mit deiner Stimme anstellen. Deinen Lieblingssong starten, die Route berechnen, die Klimaanlage regeln, alles Mögliche. Und einfach ist es auch noch, denn ich merke mir deine Gewohnheiten und speichere sie. Und das Beste, ab dem 5. Mai kannst du mich kennenlernen. Die neue A-Klasse mit Mercedes Me. In deiner Mercedes-Benz-Niederlassung Rhein-Ruhr in Düsseldorf, Duisburg, Hilden, Mettmann und Neuss. Ob auf der A3 oder der A46, wir spielen Ihren Lieblingsmix. Radio Neandertal. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, dance, dance, feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance, come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when Justin Timberlake für Sie am Freitagnachmittag hier bei Radio Neandertal. Es ist 16:30 und Sascha Fassbender ist hier mit den Nachrichten. Guten Tag. Radio Neandertal, die Nachrichten in 100 Sekunden. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die Bundeswehr wieder mehr zu einer Landesverteidigungsarmee machen. Die jahrelange Fokussierung auf Auslandseinsätze solle beendet werden, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Landes- und Bündnisverteidigung sollen demnach künftig gleichberechtigt behandelt werden. Deutschland könnte seine Klimaziele einhalten, zumindest wenn die schmutzigsten Kohlekraftwerke in den nächsten 2 Jahren abgeschaltet werden. Das hat die Umweltorganisation BUND ausgerechnet. Im Gegenzug müssten aber erneuerbare Energien wie Windräder oder Solaranlagen schneller ausgebaut werden, heißt es. Jetzt am Sonntag gibt es in Essen-Steele mehrere Demos. Die Gruppe Eltern gegen Gewalt, die als rechtsgerichtet gilt, hat für 14 Uhr eine Demonstration auf dem Dreiringplatz angemeldet. Anna Tefert hat mehr dazu. Das Bündnis Essen stellt sich quer hat eine Gegendemonstration angekündigt. Auch diese Demo soll um 14 Uhr auf dem Essener Dreiringplatz starten. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot vor Ort sein und kündigt an, konsequent gegen Störer vorzugehen. Die Polizei weist darauf hin, dass am Dreiringplatz auch für Kirchenbesucher ein Parkverbot gilt. Die Polizei wird über Facebook und Twitter über die aktuelle Einsatzlage informieren. Zudem hat die Polizei ein Bürgertelefon geschaltet. Die Nummer finden Sie bei uns im Internet in den Nachrichten auf radioneandertal.de. Gefängniskantine statt Hähnchen süß-sauer. Ein 50-Jähriger hat gestern aus einem Geschäft am Düsseldorfer Hauptbahnhof eine Wokpfanne gestohlen. Ein Zivilpolizist hat den Mann beim Diebstahl erwischt und Verstärkung gerufen. Die Bundespolizei hat den 50-Jährigen dann auf die Wache gebracht. Da hat sich herausgestellt, es ist nicht das erste Mal, dass er was gestohlen hat. Weil der 50-jährige Pole weder in Deutschland noch in Polen einen festen Wohnsitz hat, sitzt er jetzt bis zur Gerichtsverhandlung im Gefängnis. Und das waren die Nachrichten mit Sascha Fassbender. Hier ist das Wochenendwetter bei Radio Neandertal und es sieht verdammt gut aus. Heute bleibt es trocken und danach wird es immer besser. Morgen viel Sonne, maximal 23 Grad und am Sonntag sogar bis 27 Grad. Im Moment haben wir 17 Grad in Heiligenhaus Isenbügel und 20 sind es in Köln. Radio Neandertal, Stau-Update. Mit dem schnellsten Verkehrsservice, die A3 Köln-Oberhausen, zwischen Delbrück und Leverkusen-Zentrum. 5 Kilometer, da brauchen Sie 10 Minuten länger. Wenn Sie da weiterfahren, nochmal zwischen dem Breitscheider Kreuz und dem Kreuz Oberhausen 20 Kilometer und 45 Minuten plus. Jetzt die 46 Wuppertal-Düsseldorf, zwischen Wichlinghausen und Katernberg 6 Kilometer, 20 Minuten plus. Die 46 Heinsberg-Wuppertal zwischen Neuss-Üdesheim und dem Dreieck Düsseldorf-Süd 4 Kilometer, 10 Minuten plus. Dahinter nochmal zwischen Hahn-West und Kronenberg 5 Kilometer und 20 Minuten plus. Jetzt die 52 Düsseldorf Richtung Gladbach zwischen Schiefbahn und Mönchengladbach-Nord 8 Kilometer, 20 Minuten dazu. Die 52 Düsseldorf-Essen zwischen dem Kreuz Düsseldorf-Nord und Essen-Kettwig 6 Kilometer, 20 Minuten plus. Dahinter nochmal zwischen Essen-Süd und dem Dreieck Essen-Ost 3 Kilometer und 20 Minuten plus.

Die Tapetenhalle hat sich so richtig hübsch gemacht. Wir feiern große Wiedereröffnung nach Umbau. Und die Geschenke kriegen Sie. Die Tapetenhalle in Fellbad. Tapetenfarben, Teppiche, Vinylbeläge und Sonnenschutz. Den kompletten Mai. Knaller Eröffnungsangebote zu absoluten Tiefstpreisen. In der Tapetenhalle in Fellbad. Direkt an der A44 am Kreuz Fellbad Nord. Wiedereröffnung mit Tiefstpreisen in der Tapetenhalle. Übrigens, alle Diesel-Neuwagen haben eine City-Einfahrgarantie. Alle Infos auf gottfriedschulz.de/City-Einfahrgarantie. Wir sind Auto. Gottfried Schulz. Radio Neandertal am Nachmittag. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. My dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. In diesem Jahr wird kein Literaturnobelpreis vergeben. Wegen eines riesigen Skandals in der schwedischen Akademie. Sigrid Hams aus der Radio Neandertal-Redaktion. Dabei soll es um Korruption und um sexuelle Belästigung gehen. Ne? Ja, ausgelöst hat diesen Skandal eigentlich die MeToo-Bewegung. Aber bei dieser Geschichte muss man ganz von vorn anfangen, um sie zu verstehen. Und das heißt bei der schwedischen Akademie. Diese Akademie, die jedes Jahr unter anderem den Literaturnobelpreis vergibt, ist eine ganz elitäre Runde von 18 Kulturpersönlichkeiten. Und die haben sehr viele Privilegien. Sie verfügen über Millionen, sie haben Macht und ihren Job, den haben sie auf Lebenszeit. Also keiner kann sie rausschmeißen. Für den Skandal verantwortlich ist eigentlich der Mann eines Akademie-Mitglieds. Er soll zahlreiche Frauen begrapscht haben. Sogar Kronprinzessin Victoria hat er angeblich an den Hintern gefasst. Außerdem soll er unrechtmäßig Fördergelder von der Akademie bekommen haben. Und er soll in mehreren Fällen ausgeplaudert haben, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Starker Tobak also. Aber anstatt diese Vorwürfe ernst zu nehmen, wollte die Mehrheit der Akademie-Mitglieder die Sache unter den Teppich kehren. Und das hat andere Mitglieder wiederum so empört, dass sie ausgetreten sind. Ja, genauer gesagt 8 der 18 Mitglieder. Und damit ist die Akademie eigentlich nicht mehr beschlussfähig, ne? Von dem schlechten Ruf jetzt mal ganz abgesehen. Und jetzt soll der Literaturnobelpreis 2018 zusammen mit dem Preis für 2019 vergeben werden. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass die Preisvergabe abgesagt wird. Zum Beispiel ist das schon in den Jahren 1940 bis 1943 passiert. Damals wegen des Zweiten Weltkriegs. Und die Infos gab es hier bei Radio Neandertal. Ich bin Michaela Fischer. Tapping with your rings makes me think you got a groove. Yeah, yeah. Lipstick red around your glass, that's not what I'm looking at. Dreaming things I think are true. Like we've been already there. So with your toes up to your hair, hair, hair. So come in close and come in tight. Let the fireworks ignite. Prove me right. High heels that you're wearing got me in a stare. Don't you dare deny the flow. Gotta find the perfect words, even though I never flirt. Should we keep it moving slow? Let me be already there. So with your toes up to your hair, hair, hair. So come and close.